Es ist Sonntagmorgen, ich will vor die Tür. Ich will frische Brötchen, doch hab keine hier. Es ist Sonntagmorgen, ich will vor die Tür. Ich will frische Brötchen, doch hab keine hier. Sonntagmorgen, ich will vor die Tür. Ich will frische Brötchen, doch hab keine hier. Es ist Sonntagmorgen, ich will vor die Tür. Ich will frische Brötchen, doch hab keine hier. Ein Brötchen, zwei Brötchen, drei Brötchen, vier Brötchen, fünf Brötchen, sechs Brötchen, sieben Brötchen, acht Brötchen, neun Brötchen, zehn Brötchen, elf Brötchen, zwölf Brötchen, dreizehn Brötchen, vierzehn Brötchen. Es ist Sonntagmorgen, ich will vor die Tür. Ich will frische Brötchen, doch hab keine hier. Es ist Sonntagmorgen, ich will vor die Tür. Ich will frische Brötchen, doch hab keine hier. Ich will frische Brötchen. Ich will frische Brötchen, ich will frische Brötchen, ich will vor die Tür. Ich will frische Brötchen, ich will frische Brötchen, ich will frische Brötchen, ich will vor die Tür. Es ist Sonntagmorgen, es ist Sonntagmorgen, es ist Sonntagmorgen, doch hab keine hier. Es ist Sonntagmorgen, es ist Sonntagmorgen, es ist Sonntagmorgen, doch hab keine hier. Es ist Sonntagmorgen, ich muss vor die Tür. Ich will frische Brötchen, doch hab keine hier. Es ist Sonntagmorgen, ich muss vor die Tür. Ich will frische Brötchen, doch hab keine hier.